Preise den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, groß und erhaben bist du. Mit Herrlichkeit und Pracht hast du dich gekleidet. In Licht hüllst du dich wie ein Gewand. Den Himmel spannst du wie ein Zeltdach aus. Er, der die Säulen seiner Wohnung mit Wasser des Himmelsgewölbes errichtet, der Wolken zu seinen Wagen macht und auf den Flügeln des Windes erscheint, der Winde zu seinen Boten macht und Feuerflammen zu seinen Dienern. Er hat der Erde ihr Fundament gegeben, sodass sie für immer und ewig nicht wankt. Du, Gott, bedeckst sie mit gewaltigen Wassermassen, wie mit einem Kleid. Selbst über den Bergen standen die Fluten, doch auf deinen drohenden Befehl hin flohen sie. Vor deiner Donnerstimme wichen sie schnell zurück. So kamen Berge empor, Täler senkten sich, die Wassermassen aber zogen sich zurück an den Ort, den du für sie bereitet hattest. Eine Grenze hast du ihnen gesetzt, die sie nicht überschreiten dürfen. Nie mehr sollen sie zurückkehren und die ganze Erde bedecken. Auf Gottes Befehl hin ergießen sich Quellen in die Flusstäler. Zwischen den Bergen schlängeln sich ihre Wasserläufe. Sie tränken die Tiere des freien Feldes. Wildesel löschen dort ihren Durst. Da finden auch die Vögel ihre Nistplätze. Zwischen den Zweigen lassen sie ihre Stimme ertönen. Von seinen Wohnungen in der Höhe aus bewässert Gott die Berge. Von der Frucht, die seine Werke hervorbringen wird, ist die Erde gesättigt. Gras lässt er hervorsprießen für das Vieh und allerlei Pflanzen für den Bedarf des Menschen, damit dieser aus dem Schoß der Erde sein täglich Brot gewinnt. Er schenkt Wein, der das Herz des Menschen erfreut, Öl, mit dem er sein Gesicht pflegt, und Brot, das sein Herz stärkt. Auch die Bäume des Herrn trinken sich satt, die herrlichen Zedern des Libanon, die er gepflanzt hat. Doch wiederum bauen Vögel ihre Nester, auf den Zypressen nistet der Storch. Die hohen Berge bieten den Steinböcken Lebensraum. Die Felsen sind ein Zuflucht für die Klippdachse. Gott hat den Mond geschaffen zur Festlegung der Zeiten. Auch die Sonne weiß, wann sie untergehen soll. Du bestimmst, wann es finster wird, und schon kommt die Nacht. Da regen sich dann alle Tiere des Waldes. Die jungen Löwen brüllen nach Beute. Sie verlangen von Gott ihre Nahrung. Geht dann die Sonne auf, so ziehen sich die Tiere wieder zurück und legen sich nieder in ihren Verstecken. Nun macht sich der Mensch auf und geht an seine Arbeit, an das, was er zu verrichten hat, bis zum Abend. Wie zahlreich sind doch deine Werke, Herr. Alles hast du mit Weisheit ausgeführt. Die Erde ist erfüllt von dem, was du geschaffen hast. Das ist das Meer, schier endlos, groß und weit. Darin wimmelt es unzählbar viele Lebewesen, von kleinen wie von großen. Dort ziehen Schiffe ihre Bahn und das Ungeheuer Leviathan. Das hast du geschaffen, um mit ihm zu spielen. Alle Lebewesen hoffen auf dich, dass du ihnen ihre Speise gibst zur rechten Zeit. Du gibst sie ihnen, sie sammeln alles ein. Du öffnest freigebig deine Hand und sie werden satt von allen deinen guten Gaben. Doch wenn du dein Angesicht verbirgst, dann erschrecken sie. Entziehst du ihnen den Lebensatem, so scheiden sie dahin und werden wie zu Staub. Entsendest du deinen Lebensatem, dann werden sie geschaffen und so erneuerst du den Anblick der Erde. Die Herrlichkeit des Herrn wäre ewig. Möge der Herr sich freuen an seinen Schöpfungswerken. Er braucht die Erde nur anzublicken und schon erbebt sie. Rührt er die Berge an, dann rauchen sie. Zur Ehre des Herrn will ich singen, mein Leben lang. Für meinen Gott musizieren, solange ich bin. Möge mein Denken und mein Sinnen ihnen gefallen. Ja, ich will mich erfreuen am Herrn. Alle, die sich von Gott abwenden, sollen von der Erde verschwinden. Es soll keiner mehr da sein, der Gott verachtet. Preise den Herrn, meine Seele. Halleluja. Was für ein Text, oder? Also wenn man den so liest und vielleicht auch noch so gelesen bekommt, dann denke ich, das drückt echt eine Leidenschaft und Begeisterung aus, die dieser Schreiber David hatte, als er diesen Text geschrieben hat. Wow. Wir sind mitten in einer Predigtreihe, in der es darum geht, um die Frage, Gott begegnen, aber wie? Und wir haben uns an den letzten Sonntagen verschiedene Zugänge angeschaut, über die unterschiedliche Menschen vielleicht in unterschiedlicher Art und Weise Gott erleben und ihm begegnen können. Da ging es mal darum, dass Leute in der Gemeinschaft Gott intensiv erleben oder über intellektuelle Beschäftigung mit Themen sich ja, Gott begegnen können. Und heute geht es darum, wie kann ich Gott erleben in der Natur? Ich glaube, wenn man diesen Text von David hier sich anschaut, dann spricht daraus jemand, der Gott erlebt hat in der Natur, der intensiv sich die Natur angeschaut hat und irgendwie das in Verbindung bringt mit Gott. Carl von Linné, ein schwedischer Naturforscher, hat einmal Folgendes gesagt: Gottes Schatten sind in der Natur überall zu finden. Gottes Schatten sind in der Natur überall zu finden. Ich finde, das ist eine total schöne Aussage von jemandem, der sich mit der Natur unheimlich gut auskannte, also der Naturforscher war. Das heißt, das war seine Profession, damit hat er sein Geld verdient. Und er sagt, in der Natur überall sind Schatten Gottes zu finden. Also auch er hatte die Überzeugung, wenn ich in die Natur gehe, da kann ich irgendwie Gott erleben oder entdecken oder ihm begegnen. Und auch wenn ihr ganz vorne in diesem Programmblatt schaut, Platon, der griechische Philosoph, hat gesagt, die Natur ist ein Brief Gottes an die Menschheit. Also auch für ihn war die Natur etwas, wodurch Gott sich uns mitteilt und irgendwie etwas über sich preisgibt. Ich glaube, dieser Punkt, Gott erleben durch die Natur, ist vielleicht gerade für uns Frankfurter Großstädtler ein bisschen ein herausfordernder Punkt, denn ich weiß nicht, wo ihr lebt so in Frankfurt, aber wenn ich aus meinem Haus rausgehe, dann ist da erstmal Gehupe und Autos und Straßenverkehr. Auch sehr viel Schönes dieser Stadt, aber nicht sehr viel Natur. Dazu muss ich mich schon irgendwie aufmachen. Dazu muss ich irgendwo hingehen und diese Natur irgendwie suchen. Auch das ist möglich in Frankfurt, aber es ist irgendwie sowas, wo man sich schon irgendwie gezielt zu hin aufraffen muss. Wie kann ich so begeistert werden, wie dieser David es ist hier in diesem Psalm? Wie kann ich so etwas in der Natur erleben, wo ich selber so wow mache danach? Darum wird es heute gehen. Und es gibt so drei Aspekte, über die ich mit euch reden will. Der erste Aspekt wird sein, oder ist, die Natur bestaunen. Ich hoffe, es ist nicht mein Handy. Die Natur bestaunen. Ich glaube, das ist so das Erste, was diesem vorangegangen ist, dass David diesen Psalm geschrieben hat, war, dass er in die Natur gegangen ist und dass er sich Zeit genommen hat, dahin zu gehen und ganz viel erstmal einfach beobachtet hat und über die Natur ins Staunen kam. Er beschreibt hier, wie das Meer und seine gewaltigen Wassermassen. Er beschreibt Berge und Täler und wie sich Wasserläufe dazwischen schlängeln. Wildesel und Vögel, die in den Nistplätzen sitzen, in hohen Bäumen, Steinböcke und wenn er beschreibt, wie Klippdächse zwischen den Klippen und Felsen da irgendwie Zuflucht denken, da habe ich in meinem Kopf so Bilder, wie er da irgendwie im Busch ist und dann beobachtet, wie diese Dächse da sich irgendwie da verkriechen. Also ich kann mir das richtig gut vorstellen, wie er in der Natur unterwegs war. Und er war früher, als er noch jünger war in seiner Jugend, war David selber Hirte. Also er war sehr viel in der Natur unterwegs und hat da viel erlebt, viel beobachtet und ist ins Staunen gekommen darüber. Nochmal, ich glaube, das ist etwas, was für uns Frankfurter nicht so zum Alltag gehört. Über Natur zu staunen, sich dafür Zeit zu nehmen, das ist was er... Ja, vielleicht im Urlaub an so einem schönen Strand hier oder sowas dann mal stattfindet. Aber in unserem Alltag gar nicht so viel. Wann hast du das mal zum letzten Mal oder vielleicht überhaupt mal gemacht, dass du bewusst die Schönheit und Vielfalt, die Majestät und Macht, die Grazilheit und Detailliertheit der Natur dir vor Augen geführt hast und darüber so richtig ins Staunen gekommen bist. Für mich gab es einmal in meinem Leben so einen Punkt, wo dieser Naturzugang zu Gott irgendwie ganz neu oder vielleicht zum ersten Mal so richtig relevant geworden ist. Das war vor etlichen Jahren, als ich mit einem Freund in den Bergen, in den Alpen unterwegs war. Wir waren Skifahren. Wir waren schon den ganzen Tag unterwegs gewesen und abends fuhren wir nochmal so ein letztes Mal auf den Berg hoch, so den höchsten Lift, und die Sonne war schon so langsam sich dem Horizont am Nähern. Und dann sagte dieser Freund, der, wo ich sagen würde, er hat sehr intensiv diesen Naturzugang, also er hat sehr intensiv in der Natur Gott erlebt. Er sagt zu mir, komm, lass uns noch mal ein bisschen hier abseits von der Piste hingehen, mal noch ein paar Schritte weiter. Und dann sind wir da so hingegangen und plötzlich wurde der Blick frei auf die andere Seite des Berges. Und das war so ein Trichter von Bergen, riesige Felsen, bedeckt mit Schnee teilweise, alles unberührte Natur. Und wir haben uns da hingesetzt und haben einfach geschwiegen, haben einfach das angeschaut. Und die Sonne ging langsam, wurde immer röter und die Felsen wurden so rot beschienen von den Strahlen. Und wir waren nur da und haben einfach angefangen zu staunen, haben das genossen, haben das aufgesogen. Und unmittelbar bin ich da reingekommen, irgendwie mit ihm gemeinsam zu beten und zu sagen, groß, groß bist du Gott, wenn du so etwas geschaffen hast. Die Natur bestaunen, das kann man so in diesen großen Dingen, ne? Wenn man irgendwo auf dem Berg steht und dann die Aussicht genießt oder an einem Strand ist oder wie auch immer. Aber es geht auch in den kleinen Dingen, in den detailreichen kleinen Dingen kann man Gott in der Natur erleben. Und ich möchte jetzt ein kleines Experiment mit euch wagen. Und zwar werde ich gleich etwas durch die Reihen geben, wo ich euch bitte, einfach mal eine Sache da rauszunehmen. Das sind so Blätter und verschiedene Sachen aus der Natur, Kleinigkeiten, an denen wir normalerweise vorbeigehen. Und wir werden gleich einen Moment der Stille nochmal haben und ich lade euch ein, einfach über diesen Gegenstand zu meditieren. Schaut ihn euch mal bewusst an. Ich sage gleich noch ein paar Sachen dazu, aber ich gebe das jetzt erstmal hier durch die Reihen. Für mich ist das manchmal so, wenn ich in der Natur unterwegs bin, dass ich mir gezielt Kleinigkeiten anschaue, an denen ich normalerweise vorbeigehen würde und darüber ins Staunen komme, mir das ganz bewusst anschaue, wie das geschaffen wurde, wie das irgendwie ist. Und dazu will ich euch einladen jetzt gleich. Das dauert jetzt noch einen Moment, dann ist es durch die Reihen gegangen. Vielleicht habt ihr schon beim durch die Reihen geben und beim Auswählen eures Gegenstandes gemerkt, dass das eine unheimliche Vielfalt ist. Dass es unheimlich bunt ist und vielfältig. Dabei sind das wirklich nur Sachen, die ich hier vom Straßenrand vorhin zusammengesammelt habe. Aber allein darin ist schon so eine Vielfalt und Kreativität zu sehen. Das finde ich erstaunlich. Und ich lade euch ein, wir werden jetzt einen Moment der Stille haben. Schaut euch das einfach mal genau an. Schaut euch an, wie ist das beschaffen? Was für Formen sind da drin verarbeitet? Was für Farben? Wie fühlt sich das an in der Hand? Was für Härchen sind da? Vielleicht könnt ihr sogar einzelne Zellen erkennen. So vielfältig und unterschiedlich und kreativ ist die Natur in den kleinen Dingen. Und es gibt wahrscheinlich noch viel faszinierendere Blumen und Pflanzen, aber allein diese hier. Und davon gibt es so viele auf der Welt, die irgendwie alle so unterschiedlich sind. Das ist etwas, was mich ins Staunen bringt, wo ich denke, Wahnsinn. Wie kannst du diesen Punkt, dieses Erste, was ich gesagt habe, Staunen über die Natur, wie kannst du das praktisch umsetzen in deinem Leben? Ich glaube, das Erste ist, dass man sich einfach Zeit nehmen muss dafür, bewusst, dass man vielleicht mal rausfährt in die Natur. Hier gibt es natürlich auch Parks, wo man das machen kann, wo man sich schön hinlegen kann, aber es ist auch was Tolles, hier gibt es einen Stadtwald und so weiter. Oder die Nidda, die da lang fließt und diesen ganzen Bereich um die Nidda herum, das so viel schöne Natur beinhaltet. Dort einfach hinzufahren und das mal bewusst zu genießen und einfach ins Staunen zu kommen darüber. Oder sich vielleicht, ne, Marc, der ist so ein Naturwissenschaftler, sich vielleicht mit Biologie zu beschäftigen, mit natürlichen Zusammenhängen, die in der Natur stattfinden. Das ist etwas, was David auch hier schildert. Er ist begeistert über Zusammenhänge, die da irgendwie in der Natur sind, dass da Bäume sind und die gleichzeitig von Vögeln als Nistplätze genutzt werden, dass da Bäche sind und die Tiere davon leben und alles Mögliche. Heute haben wir noch einen viel tieferen Einblick in diese biologischen Zusammenhänge und das in der Natur, was uns ins Staunen bringen kann als David damals. Aber das ist auch eine Möglichkeit. Oder du beschäftigst dich einfach mal mit der ganz anderen Perspektive, mit dem Weltall, mit dem, was da an Schönheit und unermesslichem Größe und so weiter vorhanden ist. Egal, ob man ins ganz Große geht oder ins ganz Kleine, es ist unheimlich viel Kreativität, Schönheit und Vielfalt da vorhanden. Und das kann uns wirklich ins Staunen bringen. Kommen wir zum zweiten Punkt. Den Schöpfer bestaunen. Denn das ist das, wo eigentlich die Begegnung mit Gott beginnt. David bleibt nicht dabei stehen zu sagen, wow, ist das eine tolle und überwältigende Natur. Nein, er bringt das unmittelbar mit in Berührung und bringt das zusammen automatisch mit dem Ursprung dieser Schönheit, mit dem Ursprung dieser Vielfalt und Komplexität. In Vers 24, nachdem er dass diese Natur so beschrieben hat, sagt er in Vers 24, wie zahlreich sind doch deine Werke, Herr. Alles hast du mit Weisheit ausgeführt. Die Erde ist erfüllt von dem, was du geschaffen hast. Hier sagt er ganz klar, Gott, du bist der Ursprung all dieser Schönheit, all dieser Vielfalt. Ob es die großen Dinge sind, die Berge, die schön aussehen, oder ob es die kleinen Pflanzen sind, alles ist von Gott geschaffen. David bestaunt die Weisheit Gottes, die da drin hängt, in all diesen Zusammenhängen, darin, wie Gott durch die Natur Dinge ernährt und uns Menschen versorgt mit allen möglichen Dingen, mit Öl und allem, was wir brauchen. Er beschreibt Gott als denjenigen, der sogar die Zeit erfunden hat, den Ablauf des Lebens bestimmt. Gott als denjenigen, der alle Naturgewalten unter sich hat und unter Kontrolle hat. Das macht das aus, dass David hier Gott in der Natur begegnet, dass er das irgendwie zusammenbringt. Auch später in der Bibel ist die Natur und das der Ursprung dieser Natur, nämlich Gott als Schöpfer, etwas, was unmittelbar zusammenhängt. In Römer 1, Vers 20 steht Folgendes. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Seit der Erschaffung der Welt können Menschen in der Natur Gott erleben und Gott irgendwie erkennen und Gott entdecken. Und das sind nicht nur besondere Menschen wie David oder wie, keine Ahnung was, Platon oder sowas, sondern jeder kann das. Jeder kann in der Natur irgendwie die Schönheit, Kreativität und Komplexität Gottes ein Stück weit erahnen. Es gibt eine Geschichte von einem jungen 20-jährigen Mann, der aus ärmeren Verhältnissen kommt in den USA. Und eines Tages beginnt er einen Job an einer Ausbildungsstätte an einem Institut, nämlich dem Massachusetts Institute of Technology, sehr, sehr bekannt, MIT. Dort beginnt er zu arbeiten als Personal. Und es gibt gleichzeitig einen Professor, der dort arbeitet, der Mathematikprofessor ist und der eines Tages eine sehr komplexe Aufgabe an die Wand schreibt und seinen Studenten sagt, wer diese Aufgabe lösen wird, der wird am Ende abgelichtet mit einem Foto an der Wand und so weiter, weil das so eine Aufgabe ist, die schon ziemlich herausfordernd ist. Und er sagt, eigentlich nur Nobelpreisträger und einige Professoren haben das geschafft, die einfach so in eurem Stand jetzt irgendwie zu lösen. Und was passiert ist, dieser 20-Jährige, Will heißt er, ist da am Putzen und sieht die Aufgabe und fängt an, ohne Mühe diese Aufgabe einfach zu lösen. Zack, zack, zack, zack, zack. Und es ist perfekt, es ist vollkommen, es ist richtig. Und alle kommen in Staunen und sagen, wer ist das? Wer hat das so gelöst? Wer ist das? Und es gibt eine große Veranstaltung, wo alle zusammenkommen und die ganzen aus anderen Kursen kommen dazu, weil jeder wissen will, wer war's denn jetzt? Und dann wird gesagt, ja, jetzt komm doch hervor, der du es warst. Und keiner kommt hervor. Und alle sind gespannt, aber es muss doch, wer ist das denn? Und der Dozent oder der Professor schreibt dann eine Aufgabe nochmal an die Tafel, an der sie als Professoren schon mehrere Jahre am Knabbern sind, weil sie die nicht gelöst kriegen. Und wieder ist es Will, der da am Putzen ist, der zack, zack, zack, ein paar Striche und Pünktchen und ich verstehe ja nichts davon, aber der diese Aufgabe löst. Und wieder ist es so, dass sie gebannt sind und sagen, wir müssen herausfinden, wer ist das? Wer macht das? Was ist das für ein Genie? Und später im Film kommt es dazu, dass die beiden aufeinandertreffen, wenn ihr den Rest der Geschichte sehen wollt. Wahrscheinlich haben es manche schon erraten. Good Will Hunting heißt der Film. Warum erzähle ich euch das? Ich glaube, das, was man hier in der Geschichte sehen kann, ist, dass da jemand etwas Neues schafft. Und dieses neue Erschaffene macht andere neugierig. Wer ist dieses Genie, das so genial hier etwas gelöst hat oder etwas Neues erschaffen hat? Ich glaube, übertragen auf uns und die Natur, kann es doch eigentlich nur dazu führen, wenn wir der Natur in ihrer Komplexität, Schönheit, Vielfalt bestaunen, dass wir anfangen zu fragen, was ist das für ein Genialer, der das erschaffen hat? Den will ich kennenlernen. Das ist einer, der, wow, was ist das für ein Genie? Und hier steht, in der Natur können wir anfangen, ihn zu erkennen. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Ein Hinweis auf ihn, das ist noch nicht Gott, den man dann unmittelbar sieht, aber es ist ein Hinweis darauf, dem man nachgehen kann und man kann diesen Gott kennenlernen. Was ist Davids Reaktion? Also er bestaunt die Natur, die Schöpfung, er bestaunt den Schöpfer und dann führt es dazu, dass er automatisch in ein Loben und Preisen Gottes reinkommt. Er versucht mit seinen Worten, so gut das geht, Gott in seiner Größe und Schönheit, wie er ihn sich vorstellt oder wie er ihn erlebt, zu beschreiben. In den ersten Versen, in Licht hüllst du dich wie in ein Gewand, den Himmel spannst du wie ein Zeltdach aus. Er, der die Säulen seiner Wohnung im Wasser der Himmelsgewölbe errichtet. Das sind so Worte, die so eine unglaubliche Majestät und Schönheit und Größe beschreiben. Anders kann man es ja kaum noch größer beschreiben. Und ich glaube auch, wenn ich anfange, die Natur zu bestaunen und dann darauf folgend die Schöpfung den Schöpfer zu bestaunen, dann wird es dazu führen, dass ich anfange, ihn zu loben und preisen und zu sagen, was für ein abgefahren großer, herrlicher Gott bist du eigentlich. Kommen wir zum dritten Punkt. Also wir haben jetzt darüber gesprochen, die Schöpfung genießen, den Schöpfer genießen, bestaunen, auch genießen. Und jetzt kommt der dritte Punkt. Die Erneuerung erleben. David beschreibt am Ende des Psalms, wie das Leben von Gott abhängig ist. Er schreibt dann in Vers 30, Entsendest du deinen Lebensatem, dann werden sie geschaffen. Und so erneuerst du den Anblick der Erde. Und dann sagt er weiter in Vers 35, alle, die sich von Gott abwenden, sollen von der Erde verschwinden. Es soll keiner mehr da sein, der Gott verachtet. Preise den Herrn, meine Seele. Halleluja. What? Könnte man erstmal denken. Das klingt eigentlich gar nicht so sozial, sondern eher ein bisschen asozial. So, alle, die nicht an Gott glauben, die sollen verschwinden. Man könnte das so interpretieren. Ich glaube aber aus dem Kontext, dass da etwas anderes dahinter steckt bei David. Eine Sehnsucht nach Erneuerung. Eine Sehnsucht danach, was er vorher schreibt, dass er sich danach sehnt, dass der Anblick dieser Erde erneuert wird. Er wünscht sich, dass eines Tages alle Menschen die Schönheit und all das, was so er bestaunt in der Natur, in Kontakt, in Berührung bringen und Zusammenhang bringen mit dem schönen Schöpfer, der das erschaffen hat. Das ist nicht so zu dem Zeitpunkt und ist auch heute noch nicht so, aber danach sehnt er sich, dass es eines Tages soweit sein wird. Dass die Menschen, die sich eigentlich abgewandt haben von Gott und sagen, nee, mit dir wollen wir nichts zu tun haben, das ist schön hier, aber das hat nichts mit dir zu tun, diese Schönheit der Natur. Dass diese Leute irgendwie dahin kommen, zu erkennen, doch, dieser Gott ist wahr. Dieser Gott ist der Gott, der das so schön erschaffen hat. Und auch, dass die Trennung, die irgendwie da ist, dadurch, dass sich Menschen von Gott abgewendet haben, dass diese Trennung überwunden wird. Ich habe mal einen Vortrag angeschaut mir von jemandem, das war so ein Vortrag über Galaxien und das Universum. Und es war echt faszinierend, weil dieser Mann hat einfach im Prinzip so Bilder, die das Hubble-Teleskop, Weltraumteleskop gemacht hat, hat er einfach gezeigt und hat dann einfach so ein paar Fakten dazu erzählt. Und er ist dabei, hat so klein angefangen in der Nachbarschaft der Erde und ist dann immer weiter raus, hat dann die Milchstraße und dann die Milchstraße, die ja unglaublich riesig ist, als so ein kleiner Punkt in einem viel größeren, ich weiß nicht, wie man das alles nennt, Universum oder keine Ahnung, und dann noch weiter rausgezoomt und noch weiter rausgezoomt. Und es waren wunderschöne, bunte Bilder, die da gezeigt wurden und es war echt faszinierend, was man da sehen konnte. Und er ist so richtig ins Staunen gekommen, hat gesagt, wie unfassbar ist das, wie groß das ist. Und gleichzeitig, weil er Christ war, hat er das auch in Verbindung mit Gott gebracht und hat genau diesen zweiten Schritt gemacht. Er hat nämlich gesagt, wie krass muss Gott sein, wenn er das erschaffen hat. Und wir sind, man kann sich das kaum vorstellen, wie winzig wir sind, da irgendwo da unten drin. Aber so weit kann man rauszoomen und noch viel weiter, da ist noch so viel mehr. Und all das hat Gott erschaffen. Wie groß muss er dann sein? Und dann hat er in diesem Vortrag gesagt, und jetzt kommt das Bild, jetzt zeige ich euch noch ein Bild, das hat mich so richtig umgehauen, das hat mich total fasziniert. Das war echt überwältigend. Jetzt passt auf, haltet euch fest. Und dann drückt er diesen Knopf, damit der Beamer das nächste Bild anzeigt. Und mit einem Mal wird es still im ganzen Raum. Das Bild, das man dort an der Wand sieht, ist das Bild eines geschundenen Menschen, eines zerschlagenen, zerfetzten, blutenden Gesichtes, das am Kreuz hängt mit einer Dornenkrone. Und er sagt, das ist das, was mich völlig überwältigt hat. Dieser Gott, der so unglaublich groß ist, ist derselbe Gott, der hier am Kreuz hängt. Das ist derselbe, der so klein geworden ist, der sich hat schlagen lassen von uns Menschen, der sich hat peinigen lassen. Und warum? Aus Liebe zu uns. Aus dem Grund heraus, dass er dieser Sehnsucht, die David hier beschreibt, einer Sehnsucht nach Erneuerung und nach Veränderung, dass er dieser Sehnsucht nachgegangen ist und gesagt hat, ich bringe diese Veränderung. Ihr könnt das von euch aus nicht, aber ich mache alles, damit ihr erneuert werden könnt. In 2. Korinther 5, Vers 17 steht, wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das ist die Erfüllung von dem, wonach David sich gesehnt hat. Was er irgendwie sich schon vorstellen konnte, aber kaum greifen konnte. Das ist der dritte Schritt. Zu sagen, ich staune über die Natur. Zu sagen, ich staune über den Schöpfer. Und dann zu sagen, ich erlebe Erneuerung. Weil ich mir bewusst werde davon, dass dieser unglaublich große, herrliche Schöpfer sich für mich so klein hat machen lassen, sich für mich hat quälen lassen. Das ist etwas, was meinen Kopf zersprengt, wenn ich darüber nachdenke. Micha hat das vorhin ausgedrückt. Ein Gott, der sich selbst aus dem Himmel feuert, das ist doch unglaublich. Wie kann ich also Gott erleben in der Natur? Zunächst mal, indem ich mir Zeit nehme und mich darauf einlasse, ihn, die Natur zu bestaunen, mir die Schönheit, die Vielfalt, die Kreativität, die Komplexität, all das bewusst mache, ob im Großen oder im ganz Kleinen. Das Zweite ist, dass ich darüber staune, wer dieses Tolle erschaffen hat, nämlich Gott, der Schöpfer. Dass ich dann über ihn in Staunen komme und ihn anfange zu loben und preisen. Und das Dritte ist, dass ich mir bewusst mache, dieser große, herrliche Gott hat sich für mich erniedrigt und führt dazu, dass ich erneuert werden kann. Dass all das, was in mir kaputt und zerbrochen ist, dass all das, was in mir sich eben nicht nach neu und schön und Schöpfung und genial anfühlt, nicht so wie David das hier so großartig beschreibt, sondern ganz anders anfühlt. Dieser Gott hat bewirkt, dass ich da erneuert werden kann. Und das bringt mich noch viel mehr da rein, ihn zu loben und zu sagen, wie großartig bist du eigentlich, Gott. Vielleicht ist dieser Naturzugang für dich etwas, was du noch gar nicht so intensiv erlebt hast oder wahrgenommen hast in deinem Leben, in der Natur Gott zu erleben. Dann will ich dich herausfordern oder ermutigen, lass dich einfach mal darauf ein. Für mich war das total spannend, als ich auf diesem Berg stand und dieser Freund mir gesagt hat, hey, lass uns mal da hingehen und lass uns das einfach mal bestaunen. Das hat mir so eine Tür geöffnet, irgendwie wirklich das mal wahrzunehmen. Und ich will dich einladen, wenn du das nächste Mal in der Natur bist, nimm mal bewusst wahr, wie schön und kreativ das ist und wie vielfältig. Und dann lass dich darauf ein, darüber in Staunen zu kommen, wie dann erst der sein muss, der das erfunden hat. Und vielleicht merkst du aber auch, dass du eine Sehnsucht nach so einer Erneuerung hast, so wie David hier eine Sehnsucht danach hat, dass alles erneuert wird und dass alles schön wird. Dann will ich dich auch dazu einladen, lass dich darauf ein. Wir werden nachher das Abendmahl feiern und auch in dem Rahmen kann man das ausdrücken, dass man daran glauben will, dass dieser Jesus, dass dieser Gott und Schöpfer, der alles erschaffen hat, so klein geworden ist für mich. Ich bete noch. Gott, es ist unbegreiflich, wie wunderschön du die Natur geschaffen hast, wie wunderschön und komplex. So viele Dinge, die so viel einfacher und simpler hätten gemacht werden können, aber nein, du wolltest dich in deiner Schönheit und Buntheit ausdrücken und uns beschenken mit so viel Schönem, dass wir genießen können und wodurch wir aber auch in Staunen kommen über dich. Ich wünsche mir, dass wir das machen, dass wir dich wahrnehmen in der Natur, deine Größe mehr begreifen können darin. Und noch viel unglaublicher ist für mich, dass du, der du das ganze Universum erschaffen hast, alles hier in dieser Welt erschaffen hast, dass ich jetzt gerade mit dir reden kann und darf, dass wir einen Gottesdienst feiern können, wo wir dir begegnen können, und zwar weil du ans Kreuz gegangen bist und gesagt hast, ich will all das Schlechte und Negative überwinden. Ich will die Trennung, die da ist, weil Menschen sich von mir abgewendet haben, überwinden. Ich gehe auf euch zu und mache dadurch möglich, dass ihr mir begegnen könnt. Ich danke dir dafür und ich lobe und preise dich. Amen.